So, guten Abend. Ich hoffe, ich bin gut zu hören. In das Audioarchiv werde ich auch noch mal schauen. Ich muss da noch was nachhören. Ich war 2016 das letzte Mal bei der Ringvorlesung hier in Dresden. Ich weiß gar nicht, ob das, was ich damals referiert habe, da mittlerweile online ist. So, 8 Jahre später vielleicht. Aber ihr habt da noch einen Tag Zeit, bis ich wieder zurück bin in Hannover, beziehungsweise in Karlsruhe. Das wurde gerade schon betont, die Themen dieser Reihe haben eine hohe Aktualität. Ich bin deshalb auch gerade beschäftigt in einem DFG-Forschungsprojekt zum Thema kritische Theorie und Autoritarismus in Karlsruhe. Ich hatte da gerade angefangen, eine Woche, dann kam die Einladung zum Vortrag. Die Kolleginnen in Karlsruhe haben sich sehr gefreut, dass das Projekt so gut startet und da gleich so ein Interesse da ist. Ich habe eher vermutet, dass das einen längeren Vorlauf hat und mehr mit meinen bisherigen Publikationen zum Thema zu tun hat. Gucken. An der Stelle ja die übliche Schleichwerbung. Genau. Staatsidealisierung war letzte Woche bei Kollegen Daniel Burkhardt schon die Rede von. Staatsfetischismus war meine Doktorarbeit. Es gibt noch ein paar Restexemplare. Ich habe auch deshalb nur 2 mit. Ich kann die aber mittlerweile für zwischen 10 und 20 Euro abgeben. Wie gesagt, eine Neuauflage wird es vielleicht geben, aber dann auch nicht mehr bei dem Verlag. Im Buch kommt vieles vor, über das ich heute Abend rede. Ich werde mich aber aus aktuellen Anlässen noch stärker mit den Überlegungen der älteren kritischen Theorie zum Begriff des autoritären Staates abarbeiten, mich damit beschäftigen. Es ist sehr beliebt, gerade in der aktuellen politischen Situation diese Rückgriffe zu machen, den Aufstieg der AfD aus dem autoritären Charakter erklären zu wollen, bestimmte Entwicklungen in Russlands Putin unter dem Begriff des autoritären Staates zu fassen. Ich glaube auch, dass tatsächlich von der älteren kritischen Theorie da viel zu lernen ist. Muss aber heute aber auch ein paar Sachen korrigieren, wo ich glaube, das ist zu glatt mit Ansätzen aus den 30er, 40er Jahren eine heutige Weltlage erklären zu wollen. Deshalb wird es so eine Art doppelte Denkbewegung heute. Erstmal zur Erinnerung, was war der Stand der kritischen Theorie zu autoritärer Staatlichkeit damals und im zweiten Schritt, was lässt sich damit heute anfangen. Ich werde ungefähr eine Stunde reden. Ich halte den Vortrag so das erste Mal, deshalb kann ich die 60 Minuten nicht ganz versprechen, je nachdem, wie ich ins Plaudern komme. Für Verständnisfragen dürft ihr mich natürlich auch jederzeit unterbrechen. Nach dem Vortrag machen wir noch mal eine Viertelstunde Pause, dann können sich alle ein Getränk holen oder auch wenn sie gemerkt haben, sie sind in der falschen Veranstaltung, gibt es dann ein Gelegenheitsfenster, sich anderen abendlichen Aktivitäten zuzuwenden. Dann muss auch niemand der Höflichkeit gegenüber dem Referenten sitzen bleiben. Das finde ich auch immer relativ wichtig. Auch wenn es ein ausnehmend schöner Ort ist, muss ich sagen, für so eine Veranstaltung. Ich war hier auch noch nie. Gut, also wie gesagt, ich gehe in 4 Schritten vor, beginne etwas allgemein zu Autoritarismus, komme zu autoritärem Staat, Stand der Debatten roundabout 1940. Versuche da nochmal auf Autoritarismus und Staat heute einzugehen und zum Schluss auf dem sehr zentralen Komplex, meiner Meinung nach, wo ich interessant finde, wie ihr das einschätzen werdet, nämlich Krieg und Frieden versus Utopie. Beginnen wir mal mit Autoritarismus allgemein. Das ist ein Begriff, der durchaus gerade in aktuellen Theoriedebatten eine gewisse Doppelläufigkeit hat, was sich auch in eurer Veranstaltungsreihe spiegelt. Zunächst haben wir natürlich, ich sag mal, die eher politikwissenschaftliche Definition, die Autoritarismus begreift als eine Art diktatorischer Herrschaftsform mit begrenztem Pluralismus. In der Regel wird angenommen, der Autoritarismus würde im Gegensatz zum Totalitarismus keine allgemein verbindliche mobilisierende Ideologie ausbilden. Auch das werde ich nachher ein wenig in Frage stellen. Ebenso wie die angenommene fehlende Mobilisierung der Bevölkerung unter solchen autoritären Regimen. Wenn ich ein bisschen mehr Mikrofonkabel kriegen könnte, dass ich mich noch ein bisschen bewegen darf. Ich wollte bei der Technik nicht zu brutal rupfen. Genau, das wäre so der politikwissenschaftliche Zugang. Der andere, der mehr aus der analytischen Sozialpsychologie kommt und über den ihr ja mit Daniel gesprochen habt und von Christine Kirchhoff auch noch zu hören werdet, der Autoritarismus in der Sozialpsychologie eben als Charakterform des autoritären Charakters. Ich glaube, an der Stelle werde ich dazu jetzt auch nicht viel mehr wiederholen. Wahrscheinlich habt ihr bestimmte Erkenntnisschleifen ohnehin, die sich aus der Konzeption der Vortragsreihe ergeben haben. Ich würde stattdessen mal anfangen mit ganz simplen Überblicken. Ich habe diese Grafik gefunden, die auch diese Unterscheidung macht, Autoritarismus auf der einen Seite, Demokratie auf der anderen Seite. Wie es in Politikwissenschaften so ist, kann das dann auch schön gemessen und abgestuft eingeordnet werden. Dahinter verbergen sich natürlich sehr unterschiedliche Regime. Also eine deutliche Tendenz zum Autoritarismus wird hier dem Putin unter Russland zugeschrieben. Am deutlichsten von der tiefroten Autoritarismusfarbe geprägt China, aber auch der Iran. Diverse afrikanische Regime ebenso wie das staatssozialistische Kuba oder Venezuela unter Maduro. Also man merkt schon, dieser politikwissenschaftliche Begriff, was sind Regime, die dem Autoritarismus zugeordnet werden können, ist sehr breit und muss und soll differenzierter betrachtet werden. Wir werden aber auch sehen, dass es durchaus eine Tendenz gibt, die darin fortgeführt wird, die durchaus schon bei der Begriffsprägung durch Horkheimer und Pollock in den 1940ern angelegt war, aber dazu im nächsten Schritt. Interessant ist das Ganze natürlich, deshalb fange ich mit einer Weltkarte an, auch hinsichtlich globaler Konfrontationen verschiedener Blöcke, die sich da durchaus ausmachen lassen. Es gibt die sogenannte Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, also auch ein Staatenbund, der jetzt nicht in dem Sinne der NATO gegenübersteht, wie das früher der Warschauer Pakt getan hat, aber in dem, ihr habt da auch eine Karte der Mitgliedstaaten, doch gerade einige dieser autoritären Regime versammelt sind. Ich habe da letztens nachts bei Phoenix mal in eine Übertragung reingeschaltet. Das sieht aus wie so ein Superschurkenkabinett, wenn die da alle an einem Tisch sitzen. Aus dem Iran, aus China mit Putin und Lukaschenko und so weiter. Gleichzeitig ist es noch relativ unbekannt. Also ich frage mal an der Stelle ab, wer kannte bis vor einer Minute die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit als Staatenbund? 2, 3, 4. Wie gesagt, aus diesem Gruselkabinett gibt es dann auch immer eine ganze Reihe Gruppenfotos. Auch da lässt sich schon differenzieren mit Bezug auf Indien, was ein rassistisch-autoritäres Regime darstellt, gegenüber den Parteienregimen in Russland oder China. Putin ist fast immer dabei auf den Werbefotos dieser Organisation. Man könnte differenzieren zwischen Oligarchenregimen und theokratisch-autoritären Regimen mit dem Iran als Musterbeispiel oder der Türkei unter Erdogan, die sich tendenziell darauf zubewegt. All das erstmal nur so als Einstieg und Droppen, werden das im Folgenden noch differenzieren. Enge Verbindung und eine anstehende Aufnahme in diese Organisation gibt es auch durch Vermittlung Russlands zu Venezuela. Also es entsteht da tatsächlich sowas wie ein globales Bündnis von Staaten, die zumindest eine gefühlte Gemeinsamkeit zueinander offenbar aufweisen und bestimmte Kooperationen und Ähnlichkeiten. Gerade mit Bezug auf Russland und Venezuela wird häufig dann auch von Rentenregimen gesprochen, die im globalen Markt vor allem die Rolle als rohstoffreiche Lieferanten entsprechender Güter spielen. Also man kann davon sprechen, diese Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit ist tatsächlich der Versuch, unter bestimmten Vorzeichen, die stark anti-westlich geprägt sind, so ein Bündnis zu strukturieren. Inwieweit es ausreicht, all diese Regime unter dem Begriff des autoritären Staates zu fassen, dem möchte ich mich dann im Folgenden annähern. Natürlich, was diese Karte angeht, man hat verschiedene Mischformen, wo dann auch Indien dazu gezählt wird oder Ungarn unter Orbán. Auch Polen unter der Peace-Partei wurde dazu gezählt. Ich würde das nochmal stark differenzieren von autoritären Tendenzen in anderen Ländern, die hier immer noch zu Recht als Demokratien bezeichnet werden, wo man allerdings Figuren hatte und im schlimmsten Fall bald wieder hat, von Donald Trump oder Bolsonaro in Brasilien, die nochmal an einem anderen Verhältnis stehen zu diesen offen autokratischen Regimen. Aber auch da gehe ich auf Gemeinsamkeiten und Unterschiede heute im Laufe des Vortrags noch ein. Wie gesagt, die Versuchung, das beobachte ich auch in der Wissenschaft, das alles unter dem Begriff des autoritären Staates zu fassen, liegt relativ nah, übersieht meiner Meinung nach aber zwei wichtige Punkte, nämlich einmal, was meinten die Forschenden am Institut für Sozialforschung dann vor allem im Exil in den USA um Max Horkheimer damit selber konkret. Wie weit lässt sich das übertragen und welche Schwierigkeiten ergeben sich sogar aus dem, was damals als Autoritarismus oder als autoritärer Staat eingeordnet wurde. Es war tatsächlich ein relativ wichtiger Begriff innerhalb der frühen kritischen Theorie, wo sie ähnlich, wie ich das gerade mit dieser aktuellen Weltkarte gemacht habe, versuchten, sich einen Überblick über die Weltsituation zu schaffen. Ich setze das Stilmittel daher an der Stelle auch fort und zeige euch nochmal eine Up-to-Date-Map of the World War. Also ich weiß nicht, ob eine Jahreszahl dabei steht, aber es geht roundabout die Zeit 1940, Zweiter Weltkrieg. Da ist es schon bemerkenswert, wie gerade Horkheimer versucht, die Veränderung von Staatlichkeit in dieser Situation zu deuten. Am konsequentesten durchgeführt ist der autoritäre Staat seiner Meinung nach in Regimen, die er als staatskapitalistisch bezeichnet. Weshalb es bei ihm auch heißt, der Staatskapitalismus ist der autoritäre Staat der Gegenwart. Das wäre für ihn zunächst mal die Sowjetunion unter Stalin. Die Sowjetunion war am Institut für Sozialforschung immer ein wichtiger Bezugspunkt. Es gab eine Zusammenarbeit bei der Marx-Engels-Gesamtausgabe. Es gab auch Forschung, zum Beispiel von Friedrich Pollock, dem Ökonomen des Instituts, inwieweit man an der Sowjetunion über die Möglichkeit oder Unmöglichkeit von Planwirtschaft etwas lernen kann. Was grundsätzlich bleibt und dann später auch in so Werken wie von Marcuse zum Sowjetmarxismus stilprägend ist, ist natürlich auch eine gewisse Enttäuschung, die in dieser Generation von Forschenden darüber bestand, wie sich nach der Oktoberrevolution 1917, dann besonders unter dieser Doktrin von Stalin 1927, Sozialismus in einem Land oder eigentlich schon seit 1924, das Ganze da entwickelt. Diese Enttäuschung lässt sich vielleicht an folgendem Zitat ganz gut ablesen. Auch aus Horkheimers Autoritärer Staat. Anstatt am Ende in der Demokratie der Räte aufzugehen, kann die Gruppe, also die Bolschewiki, sich als Obrigkeit festsetzen. Wenngleich die Abschaffung der Staaten auf ihrem Banner stand, hat jene Partei ihr industriell zurückgebliebenes Vaterland ins geheime Vorbild jener Industriemächte umgewandelt, die an ihrem Parlamentarismus kränkelten und ohne den Faschismus nicht mehr leben konnten. Also wenn man so will, es ist eine Form von transzendierender Kritik. Begrenzt könnte man auch von immanenter Kritik sprechen, wenn die Sowjetunion eben als Union der Räte so ernst genommen wird, wie Horkheimer es hier tut. Und sagt, dass es ursprünglich ja auch in Lenins Konzeption darum gehen sollte, Staatlichkeit als soziale Form grundsätzlich zu überwinden. Stalin wendet das in seinen Schriften dann tatsächlich auch in so einer Pseudo-Dialektik, wenn er sagt, die Abschaffung des Staates setzt den Ausbau des Staates voraus, bis zu dem Punkt, wo es dann ins Staatssterben umschlagen soll. Das sind natürlich ideologische Reflexionen auf eine bestimmte Situation. Also dass die Revolution, die in einem Land siegt, wie 1917, nicht unmittelbar in die Anarchie übergehen kann, hat sicherlich auch objektive Gründe. Die deutet Horkheimer hier an der Stelle zumindest an, wenn er das Gebiet der Oktoberrevolution hier als industriell zurückgebliebenes Vaterland bezeichnet. Das ist auch was, was frühen Bolschewiki sehr klar war. Eine schöne Quelle, die ich dafür gerne verwende, ist ein Telegramm von Lenin, wo Lenin an diverse regionale Sowjets die Order ausgibt, Genossen, Genossinnen, beschlagnahmt doch schon mal alle bei euch in Reichweite befindlichen Fabriken. Und er kriegt tatsächlich mehrere Telegramme zurück. Genosse Lenin, wir haben nachgesehen, keine Fabriken gefunden. So, das ist natürlich auch dann das Problem innerhalb der marxistischen Revolutionstheorie, wenn die Revolution dann eben in einem Land ausbricht ohne ausgebildeten Kapitalismus, ohne bürgerliche Gesellschaft, ohne eine proletarische Majorität. Horkheimers Versuch mit dem autoritären Staat war nun aber nicht nur die Verhältnisse in der Sowjetunion zu beleuchten, sondern das eben auch in einen globalen, politökonomisch begründbaren Kontext einzubinden. Das ist hier angedeutet in dieser Formulierung, die Sowjetunion wurde auch zum Vorbild für Industriemächte, die dann zum Faschismus sich hin orientierten. Dabei denkt er natürlich zunächst an Italien ab 1922 unter Mussolini auf dem Weg in die faschistische Diktatur oder auch Spanien unter Franco ab 1939 nach der Niederlage der Spanischen Republik im sogenannten Bürger- oder Klassenkrieg. Und nicht zuletzt an Deutschland unter den Nazis. Gleichzeitig stellt der Faschismus für Horkheimer immer noch so eine Mischform dar zwischen dem, was er liberalen Staat der Vergangenheit nennt und dem Staatskapitalismus der Zukunft. Wenn er dann weiter ausführt, die faschistischen Länder bilden eine Mischform. Auch hier wird der Mehrwert zwar unter staatlicher Kontrolle gewonnen und verteilt, er fließt jedoch unter den alten Titel des Profits in großen Mengen weiter an die Industriemagnaten und Grundbesitzer. Das ist eine staatstheoretisch sehr relevante Stelle, weil er eben dafür argumentiert, der Staat kann eine Rolle einnehmen gegenüber der Ökonomie, dass er da eben planend, regulierend bis hin zu einer Befehlswirtschaft eingreift, ohne dass damit notwendig verbunden wäre, dass diejenigen, die früher als Kapitalisten herrschende Klasse dargestellt haben, tatsächlich enteignet werden müssten. Also er kann sich auch so einen Übergang vorstellen zum staatlich geprägten Kapitalismus mit einer dominierenden Bürokratie, die jetzt ohne so einen revolutionären Akt der Enteignung auskommen könnte. Generell fällt aber an diesen Texten schon extrem auf, wie sehr mit den Parallelen argumentiert wird. also der Staatskapitalismus in der Sowjetunion, die faschistischen Länder im Westen. Da spielt gerade der bereits erwähnte Antisemitismus in den Analysen bei Horkheimer noch eine sehr untergeordnete Rolle. Franz Neumann wird es später zuspitzen. Der Begriff autoritärer Staat wird aber zu dem Zeitpunkt noch weiter verwendet. Was wiederum auch eine Denkbewegung ist, die noch mehr auf die Unterschiede zwischen verschiedenen Regimen eingeht. Wenn Horkheimer dann zum Schluss seines Aufsatzes schreibt, Arbeitslose, Rentner, Geschäftsleute, Intellektuelle erwarten Leben oder Tod, je nachdem, ob Reformismus, Bolschewismus oder Faschismus siegt. Also ich finde, man muss diese Klarstellung machen, auch wenn Horkheimer sowohl Nazi-Deutschland als auch Franco-Spanien als autoritäre Staaten ebenso bezeichnet wie die Sowjetunion. Er macht da damit natürlich noch nicht eine Gleichsetzung der Regime, besonders von Perspektive möglicher Opfer. Interessant ist wiederum, dass er hier auch drei Varianten des autoritären Staates kennt, nämlich neben Bolschewismus und Faschismus auch den Reformismus. Das wird häufig in der Rezeption dieser Theorieansätze übergangen. Ich möchte euch sehr ans Herz legen, das nicht zu tun, weil man sich damit was vergibt. Und zwar, und auch das ist jetzt komisch, allein in den Bildern der toten Menschen, den noch mit in dieser Reihe aufzunehmen. Die Toten sind bei mir übrigens immer schwarz-weiß, die Lebenden noch in Farbe. Daran könnt ihr euch auch orientieren, falls ihr persönliche Nachfragen habt gegenüber den Leuten. Teddy Roosevelt. Also Horkheimer und Pollock nennen explizit auch immer den sogenannten New Deal in den damaligen USA, wo verschiedene Sozialversicherungen eingeführt wird, wo es verschiedene Regularien für den Markt gibt, die als Reformen durchgesetzt werden, als eine Variante des autoritären Staates. Also wenn man so möchte, ist unter diesem Begriff tatsächlich viel mehr gemeint, als wir heute glauben. Das reicht vom Faschismus über den Stalinismus bis zum modernen Sozialstaat. Sicherlich auch von dem krassen Kontrast geprägt, mit dem Horkheimer und Pollock argumentieren, wenn sie diesen autoritären Staat als Sammelbegriff gegenüber dem liberalen Staat einführen. Der wichtigste Stichwortgeber ist dafür tatsächlich Friedrich Pollock, der Jugendfreund und zeitlebens beste Freund von Max Horkheimer, der in einem Aufsatz Staatskapitalismus, der annähernd zeitgleich erscheint, so, wenn man möchte, den politökonomischen Rahmen gibt, in dem Horkheimer dann seine Reflexionen anstellt. Und die Grundannahme ist, hier Pollock von 1941, dass der Freihandel und das freie Unternehmertum des 19. Jahrhunderts aussterben. Also sie machen da tatsächlich so einen Epochenbruch, wo sie sagen, im 19. Jahrhundert gab es tatsächlich diesen liberalen Staat, der sich aus der Wirtschaft raushält und raushalten kann. Im 20. Jahrhundert sei das gerade durch die Krisentendenz des Kapitals und durch die Globalisierung oder den erreichten Stand der Globalisierung der Marktwirtschaft in dem Maße nicht mehr möglich. Pollock differenziert allerdings auch noch etwas genauer, als Horkheimer das tut, zwischen den unterschiedlichen Varianten. Grundsätzlich sagt er, die verschiedenartige soziale und wirtschaftliche Entwicklung in Europa seit dem Ende des Ersten Weltkrieges wird als Übergangsprozess gewertet, der den Privatkapitalismus in Staatskapitalismus umwandelt. Am nächsten kommt seiner totalitären Form das nationalsozialistische Deutschland. Also da merken wir auch, diese Theoriebildung läuft schräg oder liegt quer zur heutigen Definition in der Politikwissenschaft. Da müsst ihr drauf aufpassen, falls ihr euch mal über sowas prüfen lassen wollt, falls wir Studierende unter uns haben. Das lässt sich nicht ganz ausschließen bei der veranstaltenden Gruppe. Da ist die offizielle Definition tatsächlich, Autoritarismus ist das Gegenteil von Totalitarismus. In der kritischen Theorie gibt es diese Unterscheidung, wie Pollock sie macht, zwischen totalitären und anderen Formen des autoritären Staates. Und die andere ist nämlich genau die, die wir gerade bei Horkheimer schon angedeutet hatten, mit Blick auf, hier auch im Bild zu sehen, gelb gefärbt die USA. Unter Roosevelt, das Zeitalter des New Deal, was er jetzt gerade auch gerne mit dieser Figur des Green New Deal häufig quasi angerufen wird, als guter Geist der Vergangenheit. Dazu Pollock. Unter der demokratischen Form des Staatskapitalismus hat der Staat die gleichen Kontrollfunktionen, wird aber seinerseits vom Volk kontrolliert. Er beruht auf Einrichtungen, die verhindern, dass die Bürokratie ihre Stellung in der Verwaltung zum Machtinstrument macht und so die Grundlage zur Umwandlung des demokratischen Systems in ein totalitäres schafft. Also da hat man mindestens diese Unterscheidung totalitärer Staatskapitalismus oder totalitärer autoritärer Staat und demokratischer Staatskapitalismus, demokratisch autoritärer Staat, der auch in Wirtschaftsprozesse eingreift, aber in dem das keine, wie in der Sowjetunion, diktatorische Form oder in Deutschland totalitäre Form annehmen muss. Insofern, um diesen ideengeschichtlichen Teil abzuschließen, muss man sich, glaube ich, nochmal diese Differenzierung vor Augen führen, die uns gewissermaßen schwerfällt, weil wir, egal wann wir so geboren sind, tatsächlich das, was Horkheimer, Pollock und so weiter als liberalen Staat benennen, so gar nicht mehr kennen. Also das liegt wirklich im 19. Jahrhundert und damit vor unserem Erfahrungszeitraum. Da wären die wesentlichen Merkmale eben keine Eingriffe ins Private. Die Wirtschaft bleibt völlig den Marktmechanismen überlassen. Also auch da, wenn wir dann denken an den vorletzten Winter und der Diskussion über Energiepreise und dergleichen. Nicht mal wer von der FDP hätte sich hingestellt und gesagt, wir können da leider keine Preisbremsen machen. Wir sind Liberale, wir wollen, dass sich die Energiepreise ganz natürlich entwickeln. Also das sind Positionen, die tatsächlich im 20. und 21. Jahrhundert so outdated sind, dass einem fast die Kontrastfolie fehlt, um zu verstehen, wie die kritischen Theoretiker auf ihren Begriff des autoritären Staates kommen. In dem liberalen Staat beschränkt sich Politik auf Gesetzgebung und soziale Fragen werden unmittelbar in Kämpfen zwischen Gewerkschaften und Unternehmen nicht gelöst, das wäre zu viel, aber bearbeitet. Also es für auch für Horkheimer, das betont er mehrmals, einen Moment des autoritären Staates, dass dieser sich überhaupt in das Verhältnis zwischen den Tarifparteien einmischt. So, das wäre für Liberale noch Teil des freien Spiels der gesellschaftlichen Kräfte. Wie gesagt, wir werden solche Liberale heute nicht mehr finden. Oder es ist zumindest schwierig. Demgegenüber der autoritäre Staat in seinen beiden Varianten. Ich kann auch hinterher gerne Folien zur Verfügung stellen, falls ihr gerade versucht, die abzumalen oder so. In der totalitären Variante eine umfassende Mobilisierung der Individuen für die Staatszwecke, für die Wirtschaftszwecke des jeweiligen Standortes. Nach Horkheimer und Pollock eine aktive Wirtschaftspolitik von Rahmenplanung bis Preispolitik. Das heißt, es ist nicht mehr möglich, sagen sie, gerade in der globalen Wirtschaft, diese Aspekte ungeplant laufen zu lassen. Mittlerweile würde man auch feststellen, das ist immer so ein Bonbon in aktuellen Debatten zur Planwirtschaft, natürlich planen kapitalistische Großkonzerne auch. Also diese wirklichen freien Unternehmer, wie Horkheimer die nennt fürs 19. Jahrhundert, die mehr oder weniger als Familienunternehmer raten, was die Kunden wohl haben wollen würden. Auch das ist natürlich weit weg von ökonomischen Praxen heute. In der totalitären Variante, vor allem mit Blick auf die Sowjetunion, da passt es noch am meisten, würde sich nach diesem Modell dann eine Herrschaft der Bürokratie entwickeln, die nicht unbedingt die alten Kapitaleigner enteignen muss, aber doch die Dominanz gewinnt. Und, das hatte ich gerade schon gesagt, ein Arrangement zwischen verschiedenen Bürokratien. Also autoritärer Staat ist in der kritischen Theorie auch immer mit Bürokratisierung verbunden. mit der organisationssoziologischen Besonderheit, Bürokratien verstehen sich untereinander eigentlich ganz gut. Also ob ich jetzt in der Gewerkschaft bin, als Sekretär, in der Partei, in der Industrie oder in der Verwaltung, das sind schon häufig auch bei allen Unterschieden ähnliche Skills. Dementsprechend wechseln die Leute ja auch. Also wir kennen das ja auch von Politikern, die dann in Aufsichtsräte gehen und so weiter und Leute da von Positionen durchgereicht werden oder auch aus der Partei in die Gewerkschaft, in Verwaltungsorgane. Das wären die Eckpunkte im Kontrast zum liberalen Staat, die allen autoritären Staaten gemeinsam sein sollen. Die demokratische Variante davon, die Pollock eher als Vermutung im Hinblick auf die USA zu der Zeit anstellt, ist immer noch ein autoritärer Staat, aber der Parlamentarismus bleibt zentral und die staatliche Regulierung der Wirtschaft könne sich vollziehen, ohne dass es zu einer bürokratischen Diktatur ausarten müsste. Interessanterweise waren sich Horkheimer und Pollock, auch Adorno, sehr einig, dass das extrem unwahrscheinlich ist. Also gute Kritiker ihrer Zeit müssen nicht immer die besten Prognosen haben für die Zukunft. Im Rückblick hat Helmut Dubiel, der viel von diesen Schriften herausgegeben hat, ist auch mittlerweile gestorben, das dann nochmal in einer Art pointiert, die auch für unsere Übersetzungsarbeit, was können wir mit diesen klassischen Theorien anfangen, finde ich einen ganz guten Hinweis gibt. Wenn er 1992 sagt, also auch an einem Zeitpunkt umbrechender Weltordnung, für diese ihm, Pollock, seinerzeit 1940 unwahrscheinlich erscheinende Möglichkeit hatte er den Begriff des demokratischen Staatskapitalismus vorgeschlagen. Mit diesem Begriff hat er genau jeden Typus von Ordnung vorweggenommen, der die wirtschaftliche Grundorientierung fast aller kapitalistischen Gesellschaften nach dem Zweiten Weltkrieg geprägt hat. Also im Grunde das, was wir als Sozialstaat kennen, der sich vom liberalen Staat unterscheidet, fällt halt nach diesem Muster der frühen kritischen Theorie als demokratische Variante des autoritären Staates tatsächlich in den Phänomenbereich eines Neuen, was er für uns heute nicht mehr ist. Was aber auch nochmal unterstreicht, dass man eben mit solchen Begriffen gerade im Abstand von 80 Jahren auch eine gewisse Vorsicht an den Tag legen muss, wenn man damit weiterarbeiten möchte, wie ich das im Folgenden skizzenhaft versuche. Damit sind wir in der Gegenwart. Ich fasse noch mal kurz zusammen diesen Hauptaspekt, der Horkheimer und Pollock so wichtig war, dass autoritäre Staatlichkeit durchaus unterschiedliche Varianten annehmen kann. Hier haben wir die beiden noch mal in etwas fortgeschritten nach dem Alter, wo sie durchaus unterscheiden. Pollock 1941 über Nazi-Deutschland. Ich glaube, dass der Begriff Befehlswirtschaft am besten den Bedeutungsgehalt dieses neuen Systems ausdrückt. Horkheimer, das hatte ich schon gesagt, stuft da eher noch ab, wenn er argumentiert, die konsequenteste Art des autoritären Staates, die aus jeder Abhängigkeit vom privaten Kapital sich befreit hat, ist aber der Staatssozialismus. Das heißt, wenn man so will, machen die ein Spektrum auf, wo sie sagen, Staaten greifen graduell unterschiedlich, auch mit unterschiedlichen Absichten und Konsequenzen. Ich finde es auch wichtig, dass hier nicht völlig von den Ideologien zu trennen. Es macht einen Unterschied, ob ein Staat Wirtschaft mobilisiert, um die Massenvernichtung an Juden durchführen zu können oder aus anderen Gründen. Aber für sie bleibt es interessanterweise immer Pointe inklusive der USA zu der Zeit, in die sie gerade geflüchtet waren, in diesem Spektrum autoritärer Staatlichkeit, das heutige Wissenschaft eben doch anders fasst. Das heißt, zusammenfassend für die ältere kritische Theorie war der autoritäre Staat vom Sozialstaat im Westen bis zum Staatssozialismus im Osten die Folge des Monopolkapitalismus. Lässt sich damit Autoritarismus heute erklären? Mein Zugang dazu wäre, also es ist gerade eine große laufende Debatte, in der ich auch durchaus eine Position habe, aber davon ausgehe, die Theoriebildung ist noch nicht so abgeschlossen, dass man das gerade für eine Epoche, die man erlebt, tatsächlich fundiert beurteilen kann, dass ich das eher an drei Beispielländern mit euch mir anschauen möchte. Gerade zu gucken, wie viel von den älteren Überlegungen aus den 30er, 40er Jahren lassen sich da noch anwenden und was ist vielleicht auch so neu, dass man auch über neue Theorien oder neue Begriffsbildung nachdenken muss. Also es ist auch insofern gar keine Kränkung für die ältere kritische Theorie. Die haben immer betont, kritische Auseinandersetzung mit der Gegenwart hat einen Zeitkern. Das gilt sowohl für die kritische Untersuchung von Tendenzen, die wir ablehnen, als auch für bestimmte Utopien. Also Horkheimers ständige Begeisterung für die Arbeiterräte wäre natürlich auch vielleicht eine Utopie aus den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts, über deren Relevanz heute man streiten müsste. Ne? Also auch Utopien sind natürlich ähnlich wie Ideologien Kinder ihrer Zeit. China hatte den höchsten Wert auf den aktuellen Autoritarismus-Skalen. Deshalb möchte ich mit China beginnen. Was in der aktuellen Debatte auch immer aufgegriffen wird, ist diese Frage, inwieweit die einzelnen Staatsmodelle tatsächlich auch eine globale Ausstrahlungskraft haben. Also spielte ja auch schon vor Horkheimer und Pollock eine große Rolle, wenn sie sagten, die faschistischen Länder orientieren sich an der Sowjetunion in ihrer Wirtschaftspolitik. Ähnliche Aspekte von Orientierung am chinesischen Modell sind nicht schwer zu finden. Das hier sind zum Beispiel alle Länder, die am sogenannten Seidenstraßenprojekt Chinas beteiligt sind. Das sind nicht wenige. Ich kenne es aus eigenen Reiseerfahrungen. Ich war vor 2 Jahren mal mit dem Fahrrad in Serbien. Da waren überall chinesische Baufirmen, die Eisenbahnen bauen, die Straßen bauen und dergleichen. Ich war 10 Jahre früher auch mal auf Einladung von einem Freund, den ich in Deutschland kennengelernt habe, der dann abgeschoben wurde nach Gambia, war ich in Westafrika und auch da überall chinesische Firmen, die da aktiv sind. Im Gespräch mit Leuten vor Ort in beiden Ländern fand ich es interessant, weil gerade auch kritische Leute da gesagt haben, okay, es ist natürlich schon ein Versuch, chinesische Dominanz zu gewinnen, bis hin zum Hamburger Hafen. Und China profitiert auch sehr gut an diesem Seidenstraßenprojekt. Sowohl in Serbien als auch in Gambia wurde mir aber gesagt, das Schöne an den Chinesen wäre, sie reden einem nicht rein. So, also da werden keine nervigen Menschenrechtsauflagen gemacht oder sonstige Dinge. Nicht, dass der Westen die konsequent durchhalten würde, aber da ist offenbar tatsächlich eine besondere Attraktion vieler Länder, die man früher als Drittweltländer bezeichnet hätte, die sich zum Beispiel diesem chinesischen Seidenstraßenprojekt anschließen. Was man gleichzeitig hat, wenn man nach China reinschaut, und da würde ich dann auch diese These, der Autoritarismus betreibt keine Mobilisierung seiner Bevölkerung, sehr strikt zurückweisen. Immer so Phänomene wie diese flächendeckende Überwachung oder auch das chinesische Social Credit System. Also die haben Kameras auf den Straßen und die technokratische Vorstellung, es sei möglich, auch mit künstlicher Intelligenz das Verhalten von Menschen zu bewerten. Zum Beispiel halte ich anderen die Tür auf, wie benehme ich mich im Straßenverkehr und denen entsprechend dafür Kreditpunkte auf ihre Konten zu buchen, die zum Beispiel notwendig sind, wenn du ein bestimmtes Studium machen möchtest und dein Social Credit Konto eindeutig deine Asozialität und Punkigkeit nachweist, dann bist du da halt raus. Das sind definitiv Formen, Bevölkerung zu disziplinieren oder mobilisieren, die meiner Meinung nach in dieses totalitär-autoritäre gehen. Interessanterweise im chinesischen Alltag relativ losgelöst von Ideologie. Also man müsste da jetzt auch wieder aufpassen, das mit Nazi-Deutschland zu vergleichen. Ich tendiere im Ganzen dazu, da Pollocks Erklärung für die tragendsten zu halten und davon auszugehen, Chinas, sie nennen es selber sozialistische Marktwirtschaft, stellt tatsächlich einen Staatskapitalismus neuen Typs dar. Ich habe die Tage im Deutschlandfunk in einer Ökonomiesendung auch tatsächlich mal wieder gehört, dass dieser Begriff verwendet wurde. Und zwar fand der Herr Habeck das unfair. Der chinesische Staatskapitalismus hätte, weil er einfach seine Unternehmen mehr fördert und stützt, blöde Vorteile gegenüber dem Privatkapitalismus. Fand ich auch spannend, weil das hätte jetzt auch, es hätte nicht von Habeck sein müssen, es hätte auch von Horkheimer sein können. Ne? So, andere Länder, etwas andere historische Situation. Tatsächlich kann man China im bestimmten Grad auch als eine Mischform ansehen. Für den staatskapitalistischen Anteil spricht auf jeden Fall, dass zentrale Sektoren wie Rüstung, Energie, Öl, Petrochemie, Kohleabbau, Telekommunikation, Luft- und Schifffahrt, das ganze Verkehrswesen komplett staatlich sind, die Banken halbstaatlich. Weil auch diese Staatsunternehmen mittlerweile die Berechtigung haben, Profite zu machen. Es gibt auch die Möglichkeit, die Direktoren, die CEOs, Direktoren und Direktorinnen sogar mittlerweile einzusetzen und abzusetzen. Es gibt einen privaten Sektor, der innerhalb Chinas 70% des Bruttoinlandsproduktes ausmacht. Der autoritäre Aspekt in dem Bereich wäre, sie kehren natürlich nicht zum liberalen Staat zurück, wo es dann auch die Möglichkeit geben müsste, Gewerkschaften zu gründen. Und dieses sogenannte Shengbao-System ist für mich noch am schwierigsten einzuordnen, aber auch interessant und durchaus passend zu diesen Überlegungen der kritischen Theorie, Kapitalismus geht auch ohne Kapitalisten, beziehungsweise man kann deren Rolle ändern. In China ist es so, dass es auch Privatunternehmen gibt, die Staatseigentum, also Betriebe, in Staatseigentum quasi geliehen kriegen. Manche wollen das dann Neofeudalismus nennen und dürfen die dann verwalten, aber der Staat kann die denen auch jederzeit wieder entziehen. Also ich glaube, hier ist tatsächlich so ein relativ interessantes Modell des autoritären Staates in der Gegenwart, wo China als Exportland und Militärmacht tatsächlich mittlerweile sehr gut dasteht, indem sie gewissermaßen eine Synthese versuchen aus privatkapitalistischen und staatskapitalistischen Momenten. Das erkläre ich mir auch damit, dass China natürlich viel mehr in globale Lieferketten eingebunden ist, als das so Staaten wie Nazi-Deutschland früher überhaupt waren. Da ging es ja tatsächlich noch darum, auch ideologisch begründet eine wirtschaftliche Autarkie zu erreichen. Von sowas ist China auch im Hinblick auf Seidenstraßenprojekt sehr weit entfernt. So, und dennoch gibt es, glaube ich, Aspekte, die sich aus Pollocks Definition begreifen lassen. Russland halte ich jetzt trotz dieser immer wieder auftretenden Bündniskonstellation mit China, auch in dieser Shanghaier Konferenz zur Zusammenarbeit, über die wir am Anfang gesprochen haben, für ein anderes Modell, das man wiederum auch mit einem anderen Begriff aus der kritischen Theorie sich erschließen kann. Also ich glaube, vieles von dem, was da gedacht wurde, ist da tatsächlich nicht veraltet. Man muss aber genau schauen, mit welchem Werkzeug aus der Kiste man sich die konkreten Verhältnisse in einzelnen Ländern heute anschaut. Max Horkheimer hat später auch als Vertiefung seiner Überlegungen zum autoritären Staat an der sogenannten Racket-Theorie gearbeitet. Die ist eigenem Bekunden nach nie ausgearbeitet worden, weil auch andere Mitglieder des Instituts gesagt haben, das lohnt sich nicht, das ist uninteressant. Es gibt in der heutigen Generation von Forschenden durchaus einige, die sagen, nee, das ist gerade, wenn man sich Russland anschaut, total interessant, weil sicherlich, man kann das beides unter autoritärer Staat oder Autoritarismus fassen, aber es gibt eben doch auch gewichtige Unterschiede. Der Thorsten Fuchshuber knüpft für eine Betrachtung von Russland, die uns ja gerade momentan auch durchaus in den Debatten seit Beginn des Ukraine-Kriegs interessiert, dafür an den Begriff der sogenannten Rackets an. Rackets meint eigentlich im US-amerikanischen, da greift Horkheimer das auf, so Erpresserbanden oder Gangster. Und Horkheimers Idee war eigentlich zu zeigen, dass es keine saubere Trennlinie zwischen krimineller Gewalt und rechtlich verfasster, monopolisierter Staatsgewalt gibt. Der Fuchsgruber variiert es ein bisschen mit dem Blick auf besondere Länder. Und da ist natürlich auch interessant, wie entwickelt sich der sowjetische Staatskapitalismus nun in dieser russischen Föderation hin zum Putin-Regime. Was von der Sowjetunion blieb, drohte also tatsächlich im Gerangel um die Beute konkurrierender Machtfraktionen, Rackets, unterzugehen. Zwar versuchte die Regierung unter Boris Jelzin eine Marktwirtschaft neoliberaler Prägung und mit der Verfassung von 1993 auch umfassend rechtsstaatliche Prinzipien zu implementieren, doch wies sich der Staat insgesamt als zu schwach, ihre Durchsetzung dauerhaft zu garantieren. Das ist, finde ich, auch ein besonders interessanter Aspekt, davon auszugehen, dass autoritäre Staatlichkeit nicht immer auf perfekt durchgesetzter, starker Staatlichkeit beruhen muss, sondern Autoritarismus auch Regimeformen ausbilden kann, die gerade mit der Schwäche staatlicher Institutionen zu tun haben. Diese Schwäche, mit der sich Putin bei seinem Amtsantritt konfrontiert sah, versuchte er mit seinem autokratischen Stil zu überwinden, wobei er die konkurrierenden Rackets nicht zerschlagen, sondern nur seiner Herrschaft unterworfen hat. Mittels eines staatlichen Dirigismus, der auf den Ausgleich der einzelnen Interessen von Akteuren ausgerichtet ist. Putin selber spricht gerne von einem organisierten Kapitalismus. Außenperspektiven nennen das gerne Korporatismus. Das heißt, wir haben weiterhin Oligarchen, die mit Blick auf den Weltmarkt vor allem vom Rohstoffexport leben. Wir haben sehr, sehr niedrige Steuersätze in Russland. Also das soll auch attraktiv sein für Ansässige wie auswärtige Investoren. Wir haben gleichzeitig Bürokratien in Staat, Militär und Unternehmen, wo auch ganz neue Formen von Verwandtschaftsmodellen auf einmal wieder eine Rolle spielen. Das passt zu dieser Racket-Theorie von Horkheimer, dass die familiären Momente bei solchen Bandenbildungen und Postenvergabe eine Rolle spielen. Und wir haben auch, das wird als Besonderheit hervorgehoben, bei der Betrachtung des heutigen Russland ein sehr flexibles Recht. Also es ist nicht so, dass sich tatsächlich alle Marktteilnehmenden darauf verlassen können, dass für sie die gleichen Rechtsprinzipien gelten. Max Weber hatte als Soziologe mal definiert, der Kapitalismus braucht eigentlich ein berechenbares Recht, das wie eine Maschine funktioniert. In Russland funktioniert das dann halt auch mal per Telefon, wo Putin dann direkt sowohl in zivilrechtlichen, strafrechtlichen als auch in wirtschaftsrechtlichen Fragen Anweisungen gibt, wie die Gerichte zu urteilen haben. Muss eben auch, das hatte Fuchsgruber hervorgehoben, dafür sorgen, dass die, ich sag mal, moderierten Racket-Auseinandersetzungen, die moderierten Bandenkriege im Rahmen bleiben. Wir haben viele Parallelstrukturen, staatlich, militärisch, wirtschaftlich, die uneindeutig sind. Und wir haben zwar eine großrussische Nationalideologie, aber keine Mobilisierung in totalitärer Form. Also ich habe auch Leute, die Kontakte nach Russland haben, die sagen, dass was von den russischen Bürgern eigentlich vorwiegend erwartet wird, abgesehen von der Ideologieproduktion eines Dugin, ist vor allem, sich als möglichst unpolitisch zu geben und sich daraus zu halten. Also von daher wäre ich auch mit dem Faschismusbegriff da durchaus vorsichtig. Fuchsgruber kommt dann auch zu diesem Schluss, es existiert ein staatliches Gewaltmonopol. Aus dieser Perspektive ist die Russische Föderation ein Staat. Die Struktur der Macht, wie sie dort vorfindlich ist, charakterisiert die politische Ordnung der Russischen Föderation jedoch als Racket-Staat, also nicht als zentralisierter Staatskapitalismus im Sinne Chinas, sondern eher als ein autoritärer Staat, der eben so eine Art moderierten Kampf der Cliquen unter einer starken Autorität von Putin darstellen soll. Also insofern ein Ansatz aus der kritischen Theorie, mit dem sich Dinge verstehen lassen, wo man aber eben mehr die Differenzen stark machen sollte als den Sammelbegriff. Innerhalb der frühen kritischen Theorie fiel es dann doch auch auf bei der Betrachtung von Nazi-Deutschland, dass diese Gemeinsamkeiten Deutschland, USA, Sowjetunion 1940 so theoretisch nicht aufgehen. Es gab dann eine theoretische Spaltung innerhalb des Instituts. Pollock und Horkheimer und Adorno sind dabei geblieben. Nee, das ist Monopolkapitalismus mit autoritärem Staat. Interessanterweise war der Politikwissenschaftler im Institut, der Franz Neumann, doch einer deutlich anderen Meinung dazu, ist dann aber ähnlich wie Marcuse, der auf Seiten Neumanns stand, unter anderem aufgrund dieser Streitfragen in der Staatstheorie aus dem Institut ausgeschieden. Neumanns These ist tatsächlich relativ provokativ. Wenn er 1942 in seinem Buch Behemoth schreibt, wir glauben, dass der Nationalsozialismus ein Unstaat ist oder sich dazu entwickelt. Ein Chaos, eine Herrschaft der Gesetzlosigkeit, welches die Rechte wie die Würde des Menschen verschlungen hat. Das ist tatsächlich eine sehr originelle Betrachtung, weil viele Leute, vielleicht auch dadurch, wie wir das in der Schule lernen, sich den Nationalsozialismus als ein extrem homogenes System vorstellen, mit einem Führer, der Anweisungen gibt, die durchgesetzt werden. Und damit könnte man sich eigentlich quasi kaum einen Staat vorstellen, der mehr Staat ist. Neumann begründet das tatsächlich soziologisch-politisch anders, wenn er sagt, okay, es gibt grundlegende Merkmale von normaler Staatlichkeit, das würde jetzt autoritäre wie liberale umfassen, nämlich ein einheitliches Recht, ein einheitliches Gewaltmonopol und eine Begrenzung auf ein bestimmtes Gebiet. Und es gibt tatsächlich gute Argumente zu sagen, seine Betrachtung, dass der Nationalsozialismus damit nichts mehr zu tun hat, ernst zu nehmen. Hitler schreibt in Mein Kampf permanent ausgehend vom Lebensraumkonzept, dass er sagt, Souveränität anderer Staaten oder bestimmte Grenzen spielen für den Nationalsozialismus als Bewegung keine Rolle. Also es gibt im Grunde kein Staatsgebiet, sondern es gibt den Lebensraum, den die Deutschen für sich beanspruchen. Recht ist, was der Führer will. Was der Führer will, kann sich ändern. Also auch da ist diese Einheitlichkeit von Gesetzen, die in China deutlich funktioniert, für Nazi-Deutschland in Frage zu stellen. Und auch diese Zentralgewalt ist ein Punkt, wo Neumann argumentiert, die Unabhängigkeit verschiedener Machtgruppen innerhalb des NS, Militär, Partei, war so groß, die haben sich auch teilweise untereinander bekämpft oder auch es wurde darauf gesetzt, dass die spontan handeln, solange der gemeinsame Geist vorhanden ist, dass es tatsächlich kein eindeutiges Institutionengeflecht ist. Also gibt auch die Beobachtung von Frenkel zu Hitlers Art, Politik zu machen, dass er sehr, sehr gerne bestimmte Aufgaben an drei Leute gleichzeitig vergeben hat in unterschiedlichen Ämtern, um mal zu gucken, wie die improvisieren. So, also dass diese Idee von so einem durchtechnisierten Maschinenstaat, der tatsächlich nicht greift, sondern Neumann argumentiert, das war viel schlimmer, was er dann eben als Unstaat begreift. Unter dem Nationalsozialismus hingegen ist die gesamte Gesellschaft in vier festgelegten zentralisierten Gruppen organisiert, von denen jede nach dem Führerprinzip operiert und ihre eigene legislative, administrative und judikative Gewalt besitzt. Nach einem über allen Gruppen stehenden Staat besteht kein Bedarf. Also er illustriert das zum Beispiel auch mit Arbeiten, die Otto Kirchheimer als Jurist gemacht hat, wo er sich NS-Justiz anguckt und du konntest von einem Gericht am Vormittag freigesprochen werden, dann nimmt dich eine andere Gewaltgruppe am Nachmittag wieder fest und dann stehst du am Abend vor einem anderen Gericht. So, wo Neumann sagt, ob es das Militär ist, Gestapo, Polizei, Parteiorgane oder auch die Eigengesetzlichkeit, die Betriebsführern zugesprochen wurde, das ist eher ein sehr, sehr bunter Fleckenteppich von Gewalten und Regeln, die seiner Meinung nach nicht mehr Staat, sondern Unstaat zu nennen würde, weil es eben ein dynamisches Chaos ergibt letztendlich. Nun ist dieses Chaos natürlich nicht ungerichtet. Das ist auch ein Punkt, den Neumann in seiner Staatstheorie stärker macht, als Horkheimer und Pollock das getan haben. Bei Horkheimer und Pollock blieb die Frage immer eigentlich, wie kann eine Staatlichkeit eine Form gewinnen, die auf ökonomische Krisen antwortet. Bei Neumann hingegen ist klar, der Nationalsozialismus war in der Tat vor allem die erste antisemitische Bewegung, die die völlige Ausrottung der Juden verficht. Und dass dazu tatsächlich möglich war, dass das ohne eine klare Gesetzgebung, ohne ein klares Gewaltmonopol möglicherweise aus der Spontanität des Volksantisemitismus heraus besser zu bewerkstelligen war. Bestimmte Aspekte wie Anerkennung aller anderer souveräner Staatsgebiete verträgt sich mit dem Lebensraumkonzept ohnehin nicht. Ich habe ein bisschen geguckt, ob es in der aktuellen kritischen Theorie Fortsetzungen gibt, wo gesagt wird, auch diese Unstaatstendenz neben der Racket-Staatstendenz hätte noch eine gewisse Aktualität. Bin tatsächlich darauf gestoßen, dass Gerhard Scheidt in seinen Analysen über den Iran sehr ähnlich argumentiert. Wenn er sagt, im islamischen Verfassungsstaat, wie sich dieser mit allen Wassern des demokratischen Jargons gewaschene Behemoth etikettiert, Behemoth, der Buchtitel von Neumann, Abgrenzung Leviathan, Staat, Behemoth und Staat, ist die Gewaltenteilung nur der Schein, hinter dem sich die reale Dissoziation des Gewaltmonopols verbirgt. Dafür ist, wie im Nationalsozialismus, die Zersplitterung der Gerichtsbarkeit nach Neumann symptomatisch. In der Islamischen Republik sind oberster Gerichtshof, Zivil- und Strafgerichte durch die Sondergerichte von vornherein ausgehebelt. Jeweils unabhängig fungieren neben den Militärgerichten Revolutionsgerichte, die Jurisdiktion der Revolutionsgarden und der Bastischi, der Gerichtshof für die Gerechtigkeit der Bürokratie, das Sondergericht für den Klerus, die Pressegerichte und so weiter. Also auch für den Iran gibt es, ich habe das auch bei anderen gefunden, Beobachtungen, die davon ausgehen, diese Klarheit des Gewaltmonopols, des einheitlichen Rechtes ist so nicht mehr gegeben, sondern auch da ist eine Vielfalt von Machtgruppen und unterschiedlichen Rechtsordnung. Ich finde es manchmal ein bisschen unscharf zu trennen, ist es dann nicht ein Racket-Staat, wie man den am Beispiel Russland vielleicht auch hätte? Oder ist es tatsächlich schon eine Zerfallsform von Staatlichkeit, die man Unstaaten nennen müsste? Gerhard Scheidt würde mir jetzt antworten, eine weitere Gemeinsamkeit bei allen Unterschieden wäre noch auch, die Iranische Republik hat laut Verfassung kein Staatsgebiet, sondern ist nur Teil oder Vorläufer der muslimischen Umma. Also letztendlich akzeptieren sie, und das macht das Scheitern mit dem Lebensraumkonzept gleich, auch keine Staatsgrenzen ihres Territorialstaats, sondern sagen, okay, im Grunde überall, wo Muslime leben, ist unser Herrschaftsbereich oder Einflussbereich. So viel zu diesen drei unterschiedlichen Modellen, die wir aus der älteren kritischen Theorie haben, die angewendet werden können, je nachdem, ob wir mit Horkheimer über Russland als Racket-Staat reden wollen, mit Pollock über den chinesischen Staatskapitalismus oder diese Übertragung von Neumanns Analysen über den deutschen Unstaat auf den Iran uns interessieren. Ich habe über diese Konzepte, wie gesagt, dem Buch, was etwas trocken zu lesen ist, das war eine Doktorarbeit. Ich wollte das damals bei Sa'ira veröffentlichen und Joachim Brun hat mir gesagt, das ist zu wissenschaftlich. Ich müsste mehr Polemiken schreiben und dachte ich, ich schreibe jetzt aber nicht nochmal 300 Seiten in polemischem Stil um. Aber er sagte, für eine wissenschaftliche Arbeit wäre das brauchbar, wenn man sich über die Theorien orientieren will. Jetzt noch zu einem kurzen dritten Thema, was ich interessant fand. Bei den autoritären Staaten der 1930er, 40er Jahre wissen wir alle, wohin diese Tendenzen steuern, nämlich in den Zweiten Weltkrieg. So, es gibt ja sowohl auf faschistischer Seite, nationalsozialistischer, als auch in der Sowjetunion krasse Aufrüstung. Und auch Roosevelt war in den USA immer Interventionist, der gesagt hat, man kann sich da nicht raushalten, man muss sich da einmischen. Das heißt, das, was da unter autoritärer Staatlichkeit gefasst ist, ist immer verbunden mit einer Orientierung auf militärische Konflikte, durchaus im globalen Maßstab. Meine Beobachtung, aber das ist eine zu diskutierende These, wo mich eure Meinung auch interessiert, ist, dass das bei aktuellen autoritären Mobilisierungen zurzeit teilweise andersrum ist. Also und da jetzt weniger sogar an die etablierten Regime gedacht, als an politische Bewegungen. Donald Trump hat schon erklärt, die USA müssen aus dem Kreislauf von Intervention und Chaos aussteigen. Und er möchte die Unterstützung für die Ukraine, wenn er gewählt wird, einstellen. Also er spricht ja eben nicht für diesen globalpolitisch westlich orientierten Teil der politischen Landschaft in den USA, sondern er spricht für die Isolationisten, die sich da aus dem Weltgeschehen raushalten möchten. Marie Le Pen hat gesagt, wenn sie die Präsidentschaft in Frankreich bekommt, es sind jetzt noch keine Präsidentschaftswahlen, sondern es sind erstmal Parlamentswahlen. Halte ich auch für eine blöde Idee, aber auch sie hat gesagt, sie möchte Widerstand leisten gegen Waffenlieferungen an die Ukraine. Was so autoritäre Regime angeht wie in Venezuela, ist für Maduro völlig klar, was erwarten wir denn von Präsident Putin, dass er sich tatenlos zurücklehnt? Natürlich muss er zur Verteidigung Russlands sich gegen die Ukraine wehren. Also auch da finden wir so eine ganz interessante Bündniskonstellation. Beim Iran ist es ohnehin klar, dass die ja gerade was Kamikaze-Drohnen für Russland angeht, da tatsächlich eine aktive militärische Zusammenarbeit pflegen. Aber wie gesagt, besonders interessant finde ich diese Mobilisierungseffekte von autoritären Bewegungen, auch in demokratischen Ländern, die eben nicht mehr wie der Faschismus der 20er, 30er zum Krieg trommeln, sondern versuchen, Frieden hervorzuheben. Und da hat man dann tatsächlich so Querfrontmomente wie AfD-Kundgebungen, und davon gab es sehr, sehr viele im letzten Wahlkampf, auch im EU-Wahlkampf, unter dem Motto, dem Frieden eine Chance. Wir haben Fraktionen der Linken, wie die DKP, Kriegsträger stoppen, Frieden mit Russland und China. Oder wir haben das Bündnis Sarah Wagenknecht, die auch auf dieser Krieg-Friedens-Frage gesurft ist. Und tatsächlich ergeben auch so Umfragen unter Wählerinnen, dass es einen gewissen Prozentsatz gibt der Leute, die AfD oder BSW wählen, weil sie den Dritten Weltkrieg verhindern wollen. Und das fand ich schon interessant, dass halt die Rechte nicht mehr die Kriegstreiberpartei ist, also versucht sie nicht mehr so darzustellen in Frankreich, USA und Deutschland. Venezuela und Irans Kooperation mit Russland sind was anderes. Sondern tatsächlich versucht dieses Friedensthema als das aktuelle Weltthema für sich zu besetzen und damit Wählerinnen zu generieren. Gut, kommen wir zum Schluss. Für Horkheimer war immer klar, dass dieser Unterschied zwischen liberalen und autoritärem Staat ein relativer ist. Hunger, Polizeikontrolle, Soldat sein gibt es auf liberal und autoritär. So, das heißt, er macht da zwar einen Unterschied, es ist aber noch nicht der ums Ganze. Ich glaube, eine Besonderheit, wenn man das ernst nimmt, dass man politökonomisch global denken soll, wäre meine These, dass es da eine erhebliche Differenz auch gibt zu der Zeit von vor 100 Jahren, weil nämlich die westlichen Varianten des heutigen demokratischen Staatskapitalismus, also auch dieses Land, wirtschaftlich-politisch viel enger verflochten ist mit den heutigen Varianten des totalitären Staatskapitalismus, China bzw. den Racket-Staaten, Russland und Iran. Also in den 20, 30er Jahren konnten Länder vielleicht tatsächlich noch auf einer anderen Grundlage sagen, wir streben autarke regulierte Wirtschaften an. Die heutigen Formen von autoritärer Staatlichkeit bewegen sich auf dem Weltmarktniveau. Das überspringe ich jetzt mal. Letztendlich zu den Zukunftsaussichten, um die es hier gehen soll. Gibt es bei Horkheimer eine Vermutung, nämlich die, zwei freundlich-feindliche Staatenblocks, demokratisch-autoritär versus totalitär-autoritär, wechselnder Zusammensetzung könnten die ganze Welt beherrschen, ihrer Gefolgschaft auf Kosten der halbkolonialen und kolonialen Massen bessere Rationen bieten und in ihrer gegenseitigen Bedrohung immer neue Gründe zum Fortgang der Rüstung finden. Das wäre so in etwa, wenn die Nazis gewonnen hätten und man hätte Deutschland, USA als Weltmächte gehabt oder vielleicht auch, wenn man so will, demokratisch autoritäre USA gegen die totalitär autoritäre Sowjetunion. Das ist natürlich im Endeffekt nicht das, wozu Horkheimer raten wollte. Also er hat explizit abgeraten, davon zu glauben, man könnte den liberalen Staat wiederherstellen. Und er hat auch gerne immer wieder betont, die demokratisch-totalitäre Variante hat die Gefahr, in die totalitär-autoritäre zu kippen. Also zu sagen, wir verteidigen die Errungenschaften des westlichen Liberalismus, heißt auch immer, man verteidigt die tatsächlich auf einer schiefen Bahn gegen den Hang zum Totalitären, der ihnen eingeschrieben ist. Die andere Variante, da meinte ich ja auch, ist durchaus oldschool, koppelt aber auch die kritische Theorie interessanterweise sehr eng an sein utopisches Moment. Die theoretische Konzeption, die nach ihren Vorkämpfern der neuen Gesellschaft den Weg weisen soll, das Rätesystem, stammt aus der Praxis. Es geht auf 1871, 1905, revolutionäre Bewegungen und andere Ereignisse zurück. Die Umwälzung hat eine Tradition, auf deren Fortsetzung die Theorie verwiesen ist. Das wird manchmal auch gerne umgekehrt gelesen, als wäre die Aufgabe von kritischer Theorie der Praxis, Hinweise, Orientierungspunkte, Richtlinien zu geben. Horkheimer hat das an vielen Stellen anders gesehen, wo er sagt, die Theoriebildung ist überhaupt nur möglich, solange es noch praktische Versuche gibt, dieses Elend auch abzuwehren. Und sei es nur, weil man die dann kritisieren kann, aber diese Loslösung ist für ihn so nicht zu machen. Weshalb die diskutierenden Thesen dann zum Abschluss auch wären, ich sage mal Thesen der kritischen Theorie zum autoritären Staat, wo ich glaube, die kann man eben auch noch auf heutige Phänomene China, Russland, Iran anwenden. Der liberale Staat ist im globalen Monopolkapitalismus unmöglich geworden. Also keines der heutigen Länder könnte es sich leisten, seiner Bevölkerung gegenüber zu sagen, der Markt regelt es. Das wurde zwar im Neoliberalismus eine ganze Weile noch behauptet, aber auch da hieß es ja letztendlich nur, es werden Sozialleistungen abgebaut, aber die disziplinierende und militärische Funktion des Staates bleibt erhalten. Zweitens, der demokratisch-autoritäre Sozialstaat birgt die Gefahr des totalitär-autoritären Staates. Also auch wenn Habeck jetzt einsehen würde, in der Wirtschaftskonkurrenz mit China müssen wir jetzt auch mal wenigstens unsere Schlüsselindustrien wieder verstaatlichen. Könnte das eine Tendenz sein, die sich daraus ergibt, dass eben dieses liberale Dogma gebrochen ist und die Frage, wofür man Wirtschaft mobilisiert, tatsächlich mittlerweile zu einer politischen geworden ist oder es da ein Primat der Politik gibt. Das könnte man zum Guten wie zum Schlechten nutzen, ob man über sozialökologische Transformation redet oder über die noch totalitärere oder totalitär werdende Mobilisierung der eigenen Bevölkerung für die Weltmarktkonkurrenz, also der chinesischen Seidenstraße, muss man auch mal irgendwas entgegensetzen, würde jetzt ein Politikberater der Bundesregierung sagen. Für die kritische Theorie bleibt natürlich die Aufhebung des Gegensatzes auch zwischen diesen Blöcken, demokratisch-staatskapitalistisch und totalitär-staatskapitalismus, eine andere sozialistische Gesellschaft. Ich glaube nicht mehr, dass dieses anarcho-kommunistische Modell von Horkheimer in der Art zu retten ist, dass man sagt, so ein Rätesystem oder eine Rätedemokratie ist schöner, weil man damit dieses bürokratisch-zentralistische Monsterstaat unterläuft und eben mehr die Entscheidungen da trifft, wo die Leute betroffen sind. Und dazu passt auch heutige Klassenzusammensetzung nicht mehr. Gleichwohl steckt dann natürlich in der Idee immer auch drin, dass man sowas auch als Welträterepublik oder als eine politische Form für eine geeinte Menschheit denken müsste, von der wir weit entfernt sind. Das ist Utopie. Man sagen kann, okay, bestenfalls ist the future unwritten. Konkret dystopisch finde ich gerade eher die interessantere Denkrichtung, wenn man sich überlegt, zu welchen Konflikten kann das aufeinandertreffen, der totalitär-autoritären und demokratisch-autoritären Staaten jetzt im 21. Jahrhundert führen. Beziehungsweise auch, ich hatte das ja im letzten Teil angedeutet, wie erklären wir uns diese seltsame Entwicklung des Friedensfaschismus, also des Versuches von rechtsautoritären, rechtspopulistischen Parteien, nicht mehr wie in den 20er, 30er Jahren zum Weltkrieg zu trommeln, sondern sich als dessen Verhinderer darzustellen. Natürlich mit sehr wohlwollendem Absehen von Regionalkriegen, wie sie Putin in der Ukraine führt. So, aber ich glaube, eine Gemeinsamkeit der beiden Situationen, in denen wir denken, zwischen 1940 und heute ist, dass man tatsächlich versuchen muss, so wichtig bestimmte kritische Theorie des Subjekts und Psychoanalyse ist, auch immer diese Vermittlungsschritte trotzdem durchzuhalten, die uns manchmal etwas schwerfallen, weil man sich dann doch sehr auch auf so politikwissenschaftliche Realbetrachtungen einlässt, nämlich das tatsächlich in einem so globalen Kontext zu denken, wie Horkheimer und Co. uns das bei ihren Überlegungen zum autoritären Staat damals vorgemacht haben. Ich glaube, das ist eine große Herausforderung. Wir können versuchen, die in der Diskussion gleich anzunehmen. Ich gehe aber auch gerne nochmal auf einzelne Sachen zurück, wenn euch was unklar geblieben ist oder ihr aus euren Auslandsaufenthalten einfach noch viel genauere Infos oder andere Erfahrungen habt. Also Erfahrungswissen, was ja auch Überblickswissen korrigieren kann. Beantworte aber gerne noch Verständnisfragen und ich würde jetzt sagen, treffen wir uns um 10 vor mit denen wieder, die noch Lust zu diskutieren haben. Und ansonsten danke ich euch für die Aufmerksamkeit.